gottes auge sieht auf uns als auserwählte und wenn kein mensch der feinde menge zählte so schützt uns doch der held in israel es hemmt sein arm der feinde lauf und hilft uns auf Des Wortes Kraft wird in Gefahr und so viel mehr.